Zärtlich sein und niemals dich mehr kränken. Jeden Tag um 10 muss ich betrübt am Bahnhof stehen, wo ich träumen kann. Heute endlich kommst du an. Annabella, bitte komm doch schnell, so schreib ich täglich. Mach mein Leben sonnenhell, geliebte Annabella. Thank you.